Zum Thema South Park. Ich habe den Titel gewählt: I hate conservatives, but I really fucking hate liberals. Das geht zurück auf ein Interview oder besser gesagt ein Chat, den Trey Parker und Matt Stone, also die Macher von South Park, geführt haben im Jahre 2001. Am 10. Mai war das eine Diskussion mit Fans der Serie. Auf eine Nachfrage dann, ob sie denn, also die Frage, die dem zugrunde lag, war, ob sie denn Liberale oder Konservative wären, also so dieses Schema, in dem sich im Endeffekt die US-Politik bewegt, in größten Teilen. Und der Zusatz zu dieser Aussage, I hate conservatives, but I really fucking hate liberals, war, we hate liberals more than conservatives and we hate them. Das heißt, ihr seid des Englischen mächtig. Konservative hassen wir zwar, aber die Liberalen noch mehr. Genau. Das Zitat hat mich verwundert, so, weil ich South Park immer gern gesehen habe und das vor allem vor dem Hintergrund, dass das ja alles linke Themen sind, die dort behandelt werden und ich konnte mich so gut wiederfinden in dem, wie South Park Themen behandelt. Und habe da natürlich Selbstzweifel bekommen, ob ich denn jetzt konservativ werde. Ich werde auch nicht jünger. Faktisch bin ich aber darauf gestoßen, dass es tatsächlich verschiedene Theorieschulen, verschiedene ja, politische Theorien, jetzt mit aller Vorsicht mal so formuliert, gibt, die sich auf South Park beziehen. Zu meinem Vortrag habe ich jetzt folgende Gliederung geplant, die orientiert sich auch daran, werde aber vorher oder zunächst einmal auf die Frage der Political Correctness eingehen, was mitunter das größte Thema ist, was auch die jeweiligen Theoriediskurse betrifft oder anschneidet und wie die jeweils mit diesem Thema umgehen. Danach werde ich auf eben diese Theoriediskurse eingehen, die sich darauf beziehen. Das werden die South Park Conservatives sein, das heißt eine dezidiert konservative Denke, die sich auf die Serie bezieht. Dann Libertarian Movement, also die libertäre Bewegung, was am naheliegendsten ist. Ich komme dann später noch dazu, warum. Und ich habe es mal mit aller Vorsicht und den Begriff habe ich jetzt auch bewusst in Anführungszeichen gesetzt, eine ideologiekritische Linke. Das heißt vor allem so der Rahmen, wie ich oder ich sage es mal mit aller Vorsicht auch wir ihn hier in Deutschland kennen. Genau. Und im zweiten Teil werde ich dann auf eben diese Anknüpfungspunkte bei South Park eingehen. Das heißt, wo sehen eben diese Theoriediskurse einen Bezugspunkt zu South Park? Vorweg vielleicht entschuldigt mein TH. Es ist, also ich werde South Park oder South Park sagen. So, genau. Anknüpfungspunkte wären dann Systemkritik, die wäre dann sowohl ökonomischer Natur als auch tatsächlich die das ja, Staats oder wie der Staat aufgebaut ist. Eine Demokratiekritik, die da durchkommt. Als zweiten Punkt dann der Rassismus und der Antisemitismus. Antisemitismus liegt nahe bei Eric Cartman, den dort zu vermuten. Und als letzten Punkt auch mit Vorsicht formuliert Religionskritik. Es wird sich dabei um den Umgang gehen mit Scientology zum einen, also was eher Sekte ist oder jetzt nicht unbedingt als Kritik an klerikalen Verhältnissen so zu verstehen ist. Und zum Zweiten den Islam, wo es aber im Speziellen um Freedom of Speech gehen wird. Darf Mohammed gezeigt werden? Darf er nicht gezeigt werden? Dann wird es ein Fazit geben, das vermeintlich kurz ausfallen wird, wo ich vor allem darauf eingehen will, wie denn dann eigentlich die Rezeption in der breiten Bevölkerung ist, beziehungsweise in jugendlichem Alter und wie South Park sich dort auf Alltagsverhalten vielleicht auswirkt. Dann gehen wir alle eine rauchen und danach kommt der schöne Nerd Talk. Genau. Ich habe zu Beginn gleich, und ich hoffe, das funktioniert, wir haben jetzt weder ein Video noch einen Soundcheck gemacht, zwei Einspieler, die das Thema Political Correctness mal anreißen. Genau. Naggers, das englische Wort für Nörgler. Ups, jetzt bin ich. Nee, stimmt schon. Ein zweiter Ausschnitt noch. Today we are going to have a guest speaker talk to us about sensitivity and the power of words. In a moment, you will meet Dr. David Nelson, who has first-hand experience in overcoming slander, because David is himself a little person. Who knows what a little person is? Yes, over here. A midget? Not exactly. That term is actually considered offensive. And that's why Dr. Nelson goes from school to school, getting us all to think about what we say. He has two PhDs and has published 6 books. Please welcome David Nelson! Good morning, students. How are we all feeling today? I would like to share with you all my... No! Dude! No f***ing way! That words are like books. And if you get... Stop! Eric, be quiet! No, it's okay. He'll run out of steam here pretty soon. Also das Lachen zieht sich dann durch die ganze Folge. Die Folge heißt The N-Word. Und zum Schluss Wrestling Cartman und der Herr mit den 2 Doktortiteln dann und Cartman gewinnt das auch noch. Genau. Auf was ich jetzt eigentlich raus wollte, war ganz kurz die Frage, die Charaktere sind bekannt, das sind zumindest die 4 Kids, oder? Also so Cartman als reaktionär antisemitischen, als wirklich worst person, so wie er dargestellt wird. Genau. Starker Sprung in die Antike. ihr müsst es nicht lesen, ich lese es vor. Es ist aus Platons Symposion und dort berichtet, also es sind ja immer fiktive Texte, und er lässt Alkibiades über Sokrates berichten. Wer Sokrates reden zum ersten Mal hört, dem müssen sie lächerlich vorkommen. Seine Worte und Ausdrücke erscheinen äußerlich mit der Haut eines spöttischen Satyrs umgeben. so, dass gewiss jeder, der seine Reden noch nie gehört und noch nie verstehen gelernt hat, sie abgeschmackt finden muss. Wer aber den Schlüssel dazu findet und ins Innere derselben eindringt, der wird einen tieferen Sinn darin finden und bald wird er entdecken, dass sie wahrhaft göttlich seien und Schätze von Tugend enthalten und sich über unzählige und besonders über alle diejenigen Gegenstände verbreiten, deren Untersuchung irgendeinem Menschen wichtig ist, der sich gerne zum tugendhaften und edlen Mann bilden möchte. Das geht nicht auf mich zurück. Es gibt eine Fülle von Büchern, die sich mit South Park und Philosophie beschäftigen, beziehungsweise kulturellem Einfluss von South Park. Dort wird es auch zitiert, wahrscheinlich nicht zuletzt, um auch ein bisschen die Beschäftigung mit eben diesem Thema zu rechtfertigen. An sich passt es aber ganz gut so. Also jetzt gesehen, oder ich habe dann die Analogie gesehen zum Höhlengleichnis von Platon, wo es ja im Endeffekt, das jetzt lapidar formuliert, auch um die Message geht, die hinter eben dem Dargestellten durchdringt. Und bei South Park, so vermute ich das, muss man eben zum einen, das ist ja die eine Seite, eben auch hinter die Fürze und hinter das Kotzen und andere derbe Darstellungen schauen und zum anderen eben hinter den derben, überzeichneten Humor, um dann zum tatsächlichen gesellschaftspolitischen Gehalt der Serie zu kommen. Also das vielleicht als Rechtfertigung für den Vortrag. Genau. Political Correctness, um jetzt auf die Geschichte kurz einzugehen, geht ursprünglich zurück auf die leninistische Partei in den USA. Dort wurde der Begriff zunächst geprägt für Mitglieder der Partei, die als politisch zuverlässig oder eben linientreu galten. Genau. Im Laufe der Zeit oder sagen wir so, mit der Bürgerrechtsbewegung in den USA kamen neue Ideen dann an die Colleges, also an die US-Universitäten. Und dort, so gleichzeitig mit dem Entstehen von Gender Studies, Postcolonial Studies und solchen Sachen, also was sagen wir jetzt grob auf poststrukturalistische Denker wie Foucault und weiteren zurückgeht, kamen da völlig neue Formen von Correctness und Umgang mit gewissen Andersartigkeiten, jetzt in großen Anführungszeichen geschrieben. Dort wurde das von den Studierenden, die das dort vorantrieben, zunächst als ironische Eigenbezeichnung geführt. Das heißt, man hat sich darüber lustig gemacht, dass man ja so political correct sei. Im Laufe der Zeit aber hat sich das dann verschoben und wurde zum Kampfbegriff vor allem der Republikaner in Kulturkämpfen. Also diese Kontroverse von Konservativen und Liberalen in den USA wurde lang über den Begriff des Liberalen ausgetragen. Also Konservative haben versucht, den Begriff des Liberalen als Schimpfwort oder abwertig zu gebrauchen. Und dann kam eben die Political Correctness auch ins Visier der Conservatives und wurde dort eben immer als Einschränkung des Freedom of Speech angesehen. Genau. In Deutschland, also ich beziehe mich da jetzt stark auf Dietrich Dietrichsen mit politische Korrekturen. In Deutschland gab es diese Entwicklung eigentlich weniger bis gar nicht. Es wird dann die Kontroverse Friedrich Zimmermann gegen Herbert Achternbusch angeführt. Achternbusch freut sich ja hier auch einer gewissen Beliebtheit. Wo es damals so war, Ausgang war eigentlich der Film Der Geist, in dem Achternbusch Jesus Christus das Gespenst. Scheiße. Kann man das schneiden? Das Gespenst, wie ich sagte, da steigt Jesus Christus vom Kreuz, um mit einer Nonne Beischlaf zu praktizieren. Was natürlich so, na, wir reden von der Zeit, frühe 80er Jahre, Friedrich Zimmermann ist zu dieser Zeit Bundesinnenminister. Helmut Kohl fängt an, von der geistig-moralischen Wende zu sprechen. Genau, und genau zu dieser Zeit entsteht der Film und sorgt natürlich für unglaubliches Unbehagen, nicht zuletzt in der CSU. Und folgend werden zum einen Filmfördergelder für den Wanderkrebs, weiteres Filmprojekt gestrichen und für Das letzte Loch, das, also ein Film, den Achternbusch gedreht hat und der prämiert wurde, hat das Bundesinnenministerium die Gage einbehalten. Genau. Das Gespenst, hier steht's. Ja. So, soweit zur Geschichte. Und ich habe hier auch nochmal mit Geschichte überschrieben, aber für mich findet hier eigentlich ein Turn statt. So. Also Political Correctness, was immer bezeichnet wurde als Anpassung an die Idee, also auch definiert, Anpassung an die Idee, dass Ausdrücke und Handlungen, die politische Sensibilitäten, wie zum Beispiel Geschlecht oder Rasse, verletzen könnten, dass eben diese eliminiert werden sollten. Das war eins der Begriff von Political Correctness. Und jetzt, und das ist so meine These, die ich zunächst in den Raum stellen will, wird Political Correctness zunächst durch kulturelle Hegemonie bestimmt. Also kulturelle Hegemonie, wie es Antonio Gramsci geprägt hat. Erstellungskrieg politisch-kultureller Konzepte. So, möchte sagen, als Dietrichsen dieses Buch Politische Korrekturen verfasst hat, und es kam 1996 raus, war Political Correctness tatsächlich dieser Begriff, also ein abschätziger Begriff von Konservativen in den USA für liberale Colleges und so weiter. Jetzt, und das mache ich unter anderem an der Serie, und der Name lässt es vermuten, Politically Incorrect von Bill Mayer aus, dass hier ein Turn, also dass hier ein Wandel stattfindet und politically incorrect zu sein auch bedeutet, oder auch Liberale politically incorrect sein können. Bill Mayer, ich weiß nicht, wer die Sendung kennt, also politically incorrect wurde dann abgesetzt, jetzt ist es die Bill Mayer Show, ich weiß gar nicht sicher. Bill Mayer brüstet sich damit, dass er vor jeder Sendung immer eine Bong rauchen würde und ja, geht auch sonst sehr hart, vor allem mit konservativen Gästen, ins Gericht. So, und davon ausgehend habe ich diesen Wandel festgemacht, dass Political Correctness jetzt immer mehr konservative Positionen angreift, die in letzter Zeit aktuell waren, wie etwa Fragen der Sterbehilfe oder auch die Abtreibungsdebatte, also in denen Konservative vermeintlich Oberwasser hatten und mit dem Recht auf Leben immer argumentiert haben. Und hier kommt dann der politisch inkorrekte Druck von liberaler, von linker Seite, der eben dies angreift. Genau. Ich habe hier als Kronzeugen auch ein Zitat von Michel Foucault, der in seiner, ich glaube, letzten Vorlesung, die in Diskurs und Wahrheit festgehalten wird, davon spricht, dass die Redefreiheit eines Mutes bedarf, gegen einen Widerstand frei zu sprechen und dort zu üben, wo sie nicht erwünscht wird. Hat die Vorlesung in Berkeley gehalten. Und zeugt halt stark oder ist klassisch Freedom of Speech. oder ja, zielt eben auch darauf ab. Genau. George Orwell, und das wäre so das zweite Argument, sagt, jeder Witz ist eine kleine Revolution. Und so verstehe ich es auch. Also ich habe es überschrieben, warum South Park nicht political correct sein kann. Und ich glaube, dass Witze, zumindest sofern sie über ein gewisses Alter hinausgehen, subversiv sein müssen und sich an Publikum oder sich an gesellschaftlichen Normen oder ja, Übereinkünften einfach reiben muss. um tatsächlich witzig zu sein. Genau. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass bei South Park nicht nur eben diese von mir vermutete emanzipatorische PC, also Political Correctness, Kritik besteht, sondern durchaus auch reaktionäre. So, ich habe dann Einspieler dabei, die das ganz gut verdeutlichen, dass hier nicht nur so meine Rezeption, wie ich sie von South Park immer gern hätte, das heißt eine linksliberale, sondern auch durchaus auch eine ja, reaktionär-konservative möglich ist oder angebracht ist auch. Beispiele hätte ich hier zwei an der Zahl. Links ist, glaube ich, aus der zweiten Staffel, also relativ früh, die Folge Rainforest, Shmaine Forest, Regenwald, oh Regenwald, du lässt mich völlig kalt, in denen die Kids aus South Park, Colorado in den Regenwald fahren, um dort für die Ureinwohner, nicht zuletzt für den Erhalt des Regenwaldes, ein Lied singen im Chor. Faktisch gehen sie dann verloren im Regenwald und entdecken dann, dass der Regenwald ziemlich scheiße ist. Und als sie dann kurz davor sind, von wilden Tieren gefressen zu werden, kommen die Bagger und die Äxte und Motorsägen und erlösen sie von dieser Qual und befreien sie und bringen sie zurück in die Zivilisation. Was ich jetzt in aller Vorsicht mal als eher reaktionären Verstoß gegen Political Correctness verstehen würde. Auf der anderen Seite, das mag jetzt auch an mir liegen, habe ich als progressiv die Folge Butt Out, Kippe weg, genommen, in der den Kindern beigebracht werden soll, dass sie nicht rauchen sollen. Auf keinen Fall, because smoking's bad, okay. Und, eben aber, weil diese Vorstellung so unfassbar lame ist, die ihnen hier diese Hip-Hop-Kombo bietet und ihnen auf jugendaffine Art und Weise beibringen soll, dass Rauchen eben schlecht ist und man auf keinen Fall damit anfangen sollte, fangen die Kids eben damit an zu rauchen. Und bis auf Cartman, ist total verschossen in den Anführer dieser Kampagne. Bob Reiner ist ein Hollywood-C-Promi, der sich ganz stark dafür einsetzt. Und Cartman ist natürlich begeistert von ihm, weil er anderen Leuten vorschreiben kann, was sie zu tun haben. So. Genau. Davon abgesehen, also ne, das Thema fand ich jetzt ganz nett. Auch emanzipativer Verstoß gegen Political Correctness ist für mich zum Beispiel die Darstellung von körperlich und geistig benachteiligten Menschen. Jimmy und Timmy. Die weit über das übliche Maß, wie eine Gesellschaft eigentlich mit ihnen umgeht, integriert werden in das ganze Geschehen und von den Kindern eigentlich nie als benachteiligt, körperlich, geistig benachteiligt angesehen werden. Und da oftmals die Kinder besser damit umgehen können, als es die Gesellschaft, zumindest in South Park, Colorado, macht können. Ja. Eine furchtbare Grafik, die eins verdeutlichen soll, die kommt auch nie wieder. Aber ich habe in der Politikwissenschaft in Bamberg 1 gelernt, man macht gern Feldertafeln. Und so muss man sich das vorstellen, mein weiteres Vorgehen. Ich werde versuchen jetzt ich werde erst noch kurz die Strömungen vorstellen, in denen sich South Park bewegt oder die sich auf South Park beziehen. Und werde sie dann eben dem empirischen Test, das könnte ich auch in Bamberg gelernt haben, unterziehen, inwiefern sie denn tauglich sind, tatsächlich sich darauf zu beziehen. Genau, ich würde beginnen mit den South Park Conservatives. Kurz nach diesem Chat-Beitrag von, ich glaube, Troy Parker hat es gesagt, wo es heißt, dass Konservative nicht ganz so schlimm sind wie Liberale, aber immer noch hassenswert, erscheint das Buch South Park Republicans, genau, im Jahr 2001, in dem gesagt wird, dass South Park als Spiegelbild konservativer Einstellungen in der Bevölkerung zu verstehen ist, gerade unter jungen Menschen, die South Park stark konsumieren oder schauen eben und dort sich diese Ideen einpflanzen. So, und das wird vor allem festgemacht am Glauben an den freien Markt, der dort immer wieder besteht. Ich werde nachher ein Beispiel bringen. Und der eben auch in der jungen Bevölkerung da ziemlich stark verankert sein muss. Und zum anderen aber, und das jetzt als Entwicklung der konservativen Idee auch, eine Stärkung der Bürgerrechte. Das heißt, dass eben die Leute, die oder Bevölkerungsgruppen, die vermeintlich positiv wegkommen, wie zum Beispiel Zuwanderer oder Schwarze oder behinderte Menschen, dass eben diese mehr geachtet werden, auch von konservativer Seite. Faktisch kann man aber dieses Buch South Park Conservatives als Fortführung dieses Kulturkampfs, den ich beschrieben habe, verstehen, so, wo eben versucht wird, jetzt von mir zu formuliert, diese Serie zu vereinnahmen und Seite an Seite zu sehen mit wirklich furchtbaren Radiomoderatoren wie Rush Limbaugh, vielleicht kennt ihr den so, oder dem Fox News Nachrichten. Genau. Das wäre es zum einen. Also vielleicht hier noch kurz gesagt, es gibt natürlich Folgen, auf die sich gerade South Park Conservatives und dieses Buch von Brian C. Anderson stark beziehen. Das ist zum Beispiel also diese Regenwaldfolge, die ich schon genannt habe. Oder auch Man Bear Pig, also eine Folge, in der Al Gore die Probleme, also Klimawandel und ähnliche Probleme, zurückführt auf ein Wesen, das, Zitat, zur Hälfte Mann, zur Hälfte Mensch, zur Hälfte Bär und zur Hälfte Schwein ist. Gerade was Klimawandel und den Umgang damit angeht, ist South Park eigentlich sehr interessant, weil sie da so eine Kontraposition einnehmen, nicht zuletzt durch die Folge Man Bear Pig, und fahren da so auf einer Linie mit der Achse des Guten zum Beispiel. Also ein Blogportal, wo das auch vorherrschend ist, würde ich mal sagen, so diese Abneigung. Dann die Theorieschule der Theoriediskurs, der jetzt am vermeintlich naheliegendsten ist, nämlich die Libertarians oder Libertarian Movement in den USA. Nicht zuletzt, weil tatsächlich Matt Stone ist es, also auf jeden Fall einer von beiden Mitglied bei der Libertarian Party ist in den USA. Libertarian Party ist vielleicht dadurch bekannt, dass 2008 noch Ron Paul für eben diese Partei dann kandidiert hat bei den Präsidentschaftswahlen, bevor er sich jetzt 2012 dann bei den Republikanern wieder ins Rennen begeben hat. Grundzüge oder die Grundlagen libertären Denkens gehen zurück auf Ökonomen, Adam Smith zum einen, und dann sind beide Österreicher, Ludwig von Mises und Friedrich Hayek, die das als Wirtschaftskonzept oder die zunächst mal ökonomisch argumentiert haben und daraus heraus sich eben diese Libertarian-Bewegung entwickelt hat, vor allem durch Murray Rothbard, die THs hören nicht auf, der 99 ein Buch rausgebracht hat mit dem Titel The Libertarian Bible, genau. Die Grundzüge sind klassisch, das, was man auch aus liberalen, also politisch liberalen Reihen kennt, Bezugnahme auf den freien Markt und die Verteidigung eben dieses, Locke'sche Eigentumsrechte, also nach John Locke, der diese Ungleichheit eben als also eine Ungleichheit auch nach dem Gesellschaftsvertrag, jetzt wird stark polytheoretisch, aber ich bin gleich durch, diese Ungleichheit als normal ansieht und eben diese Ungleichheit in der Gesellschaft nicht durch den Staat ausgeglichen haben will, sondern durch eben diesen, soll diese Ungleichheit geschützt werden, beziehungsweise Menschen, die besser gestellt sind, sollen durch den Staat geschützt werden vor Übergriffen. Genau, soweit bei Locke. Ja. Ja, dazu passen die Minimalstaatskonzeptionen, das heißt, der Staat ist nicht dazu da, protektionistisch zu agieren, wirtschaftlich protektionistisch zu agieren, sondern lediglich zur Wahrung der inneren Sicherheit und ja, und der äußeren Sicherheit auch. Ja. Genau, und als abgesehen vom Materialistischen ist die freie Entfaltung des Menschen, klar, wie man es aus liberaler Denkschule einfach kennt, auch ein Ziel. So. Geht es so mit dem Mikro oder bin ich zu leise? Also ich drehe mich manchmal weg und so. Ja, okay. Genau, und als drittes, hier habe ich die Anführungszeichen vergessen, die, was ich als ideologiekritische Linke, vor allem in Deutschland, bezeichne. Das ist also es gab einen Artikel von Christian Wadepool und Magnus Kolke in der Phase 2 mit eben dem Titel "Die Serie South Park gegen ihre Liebhaber verteidigt", wo speziell hier darauf geachtet wird, dass, oder hier wird argumentiert gegen eine konservative Vereinnahmung der Serie. Und wird tatsächlich so in den Kontext, ich habe mich schwer getan, ich habe es dann so als Mischform oder zumindest was Materialistisches angeht, auf den Füßen eines historischen Materialismus, also nach Marx im Endeffekt, was jetzt das Zusammenleben angeht und gerade eben die Kapitel Rassismus und Antisemitismus, die ich nachher vorstellen werde, sich bei Horkheim und Adornos Elementen des Antisemitismus, also bei dem Kapitel aus der Dialektik der Aufklärung, bedienen oder das anführen. Genau. Diese drei Punkte, die ich hier genannt habe, sind also die aufklärerischen Werte, was vor allem dann bei der Frage nach religiösen und klerikalen Elementen später kommt. Interessant. Beim historischen Materialismus ist es dann die geht es um die subjektlose Herrschaft des Marktes, was so bei Systemkritik vorkommen wird. Und bei den Elementen des Antisemitismus, klassisch die Punkte oder die rassistischen, antisemitischen Elemente, wie damit umgegangen wird. Genau. Das sind eben diese drei. Ja, im Endeffekt habe ich da schon genug dazu gesagt. So, jetzt wird es wieder lustig, jetzt kommen Videos. Genau, zunächst systemkritische Elemente. Diese Folge kommt aus der dritten Staffel, aus der vierten Staffel, heißt Gnomes. Und es geht im Endeffekt darum, dass Tweak, also ein ständig nervöser Kerl, hier stellt sich raus, es liegt daran, dass seine Eltern ihn konstant mit Kaffee versorgen, dass eben diese Eltern von Tweak ein Kaffeehaus betreiben, das jetzt vom Markt verdrängt werden soll durch Starbucks Coffee, die neu in South Park aufmachen. A simpler coffee for a simpler America, so die Aussage von Tweaks Vater. Genau. Why are the lovable, innocent children? Since we are so concerned with the corporate takeovers, we went and asked our friends the Underpants Gnomes, and they told us all about big corporations. Underpants Gnomes? Big corporations are good. What? This? Good. Because without big corporations, we wouldn't have things like cars and computers and canned soup. Even Harbucks Coffee started off as a small little business, but because it made such great coffee, and because they ran their business so well, they managed to grow and grow until it became the corporate powerhouse it is today. And that is why we should all let Harbucks stay. Oh. That's not what you said last time. Well, the truth is, we didn't write that paper last time. You little turd! You ruined my life for the last time! These boys are absolutely right. We've been using these poor kids to pull at your heartstrings for our cause, and it's wrong. We're as low and despicable as Rob Reiner. You keep protesting and complaining, but did any of you ever even bother to taste Harbucks coffee? Harbucks coffee got you where it is by being the best. Don't you think you should at least try it? Hey! This is pretty damn good! Yeah, it doesn't have that bland, raw sewage taste that Tweak's coffee has. Genau, Mr. Tweak probiert den Kaffee dann auch und sieht auch ein, dass der viel besser schmeckt. Happy Ending, er übernimmt dann die Harbucks Coffee Filiale. Genau, was passiert hier? Die Kids sollen eigentlich einen Aufsatz schreiben über ein kommunalpolitisches Thema. Und Mr. Tweak, der sich der Konkurrenz der Firma Harbucks ausgesetzt sieht, bringt sie dann dazu und schreibt ihnen im Endeffekt dann den kompletten Aufsatz zum Thema, wie große Unternehmen denn den kleinen Mittelständler aus dem Markt verdrängen. So, die Kids treffen dann auf die Unterhosenwichtel, die Tweaks sieht, wenn er ein paar Kaffee zu viel getrunken hat. Und die erklären ihnen dann, wie den Kapitalismus tatsächlich funktioniert. Und daraufhin erkennen sie, dass Big Corporations großartig sind. Genau. Wenn wir uns jetzt diese drei Theoriediskurse ansehen, ist natürlich klar, so gerade bei der ideologiekritischen Linken, wird hier so die verkürzte Kapitalismuskritik aufgelöst. Also eben dieses, man muss doch nur die großen Firmen abschaffen. Die sind nämlich das Übel der Welt und die unterdrücken die Menschen. Es kommt jetzt gleich noch ein zweiter Clip, der das noch besser verdeutlicht. Bei den South Park Conservatives ist die Rezeption dahingehend, dass also eine klassische Argumentation wäre, dass das Land, also die USA, eben gegründet wurde auf die Prinzipien von Leben, Freiheit und dem Streben nach Glück und dementsprechend dem freien Markt und Glück, also auf diesem freien Markt dann eben möglichst gut abzuschneiden. So und genau. Und bei den Libertarians ist es so, dass ganz klassisches Beispiel für Libertarian-Perspektive auf Wirtschaftspolitik, weil hier quasi deutlich gemacht wird, dass Mr. Tweak den deutlich schlechteren Kaffee, also es gibt auch die eine kurze Episode in dieser Folge, wo der Dorfpolizist dann reinkommt zu ihm ins Café und keinen Kaffee haben will, sondern stattdessen eine Katze ins Gesicht geworfen haben will. Weil ihn das auch so weckt, aber deutlich besser tut. Und Libertarians sagen hier, es ist klassisch, dass das schlechte Produkt, ne, das auf dem Markt feilgeboten wird, das schreit nach staatsprotektionistischen Maßnahmen. Sonst würde es sich schlichtweg nicht durchsetzen. Genau. Jetzt, stimmt schon. Der zweite Einspieler auch nochmal zum Wirtschaftssystem, wo gerade die Position der ideologiekritischen Linken nochmal deutlicher wird. Das ist einer meiner liebsten oder besten Szenen bei South Park. You know the answer, but not the question. The question is, where is the heart? Very well. You want to see the heart of Walmart? It lies beyond that plasma screen television. understand the symbolism of the mirror. The Walmart is us. Yeah. You see, boys, if we like our small town job more than the big corporate bullies, we'll have to be willing to pay a little bit more. Do you understand? Yeah. Let's all go shop at Jim's Drug down the street. Interessant finde ich an dem Ausschnitt zum einen so, dass das erst im Mythos verhaftet bleibt, dass doch nur etwas in diesem Laden zerstört werden müsse, um tatsächlich Walmart zum Einsturz zu bringen. Und als sie dann draußen sind, erkennt dann Randy Marsh, mehr als ein Zaunpfahl aufbereitete Lektion, dass es ja die Konsumentinnen und Konsumenten sind, die ein Unternehmen groß werden lassen. Genau. Bezug nehmend jetzt auf eine ideologiekritische Linke, ist hier deutlich so die subjektlose Herrschaft des Kapitals zu sehen. Das heißt, dass eben nicht an Unternehmen oder an Einzelpersonen, wie zum Beispiel dem Herrn, dessen Metamorphose dann darin besteht, den Schnauzer abzunehmen, dass eben nicht dadurch, dass das Kapital sich auflöst, verbessert oder verschlechtert, sondern dass es eben diese Wirkungsweise ist, die im Kapitalismus herrscht, dass durch Konsum eben Märkte größer und kleiner werden. Wie auch beim Kaffeegeschäft, das tatsächlich eben so groß geworden ist, weil es den besseren Kaffee anbietet. Klassisch auch hier, auch in der ideologiekritischen Linken zu sehen oder zu erkennen, ist eine Absage an Boykotts, kommt früher in der Folge dann vor. Die Leute entschließen sich dazu, Walmart zu boykottieren. Faktisch ist es aber dann so, dass sie weiterhin dort einkaufen können, weil es gar nicht anders geht und weil Walmart eben auch ein Wirkungsmechanismus die Preise ständig senken kann und 5 Tennisschläge anbieten kann zum Preis von 3. Genau. Letzten Endes arbeitet auch fast die komplette Bevölkerung von South Park bei Walmart, weil sie dort eben den Rabatt bekommen für all die schönen Waren. Genau. South Park Republicans nehmen das auch auf. Hier geht es aber vor allem darum, sich der liberalen Walmart-Kritik entgegenzustellen. Also eben wir brauchen mehr auf Low-Level, wir brauchen unsere kleinen Dorfgeschäfte, um das Ganze lebenswerter zu gestalten. Und das greifen die South Park Republicans eben auf und beziehen sich dann auf diese Folge. Genau. Was aber hier, also was man den Conservatives oder den Republicans hier vorwerfen kann, ist, dass sowas wie eine Lohnpolitik, die von Walmart betrieben wird oder Gewerkschaftsfeindlichkeit, die da besteht, die auch, wenn System im Moment immer noch eine Rolle spielt, dass die da eben nicht betrachtet wird. Genau. Bei Libertarians ist der Bezug natürlich wieder klar, würde ich sagen, dass sich die Gesetze des Marktes halt logischerweise durchsetzen. So, und das Geschäft natürlich dann größer wird und natürlich mehr vertreibt und da jetzt auch keine Unternehmensmoral oder Ähnliches hilft. Genau. So, wir kommen weg von ökonomischen Fragen des Systems hin zur demokratischen oder zur Demokratie wie sie jetzt speziell, also diese Szene bezieht sich jetzt speziell auf den US-Rahmen. Genau, und wie dort die Kritik funktioniert. Attention students, we have tallied your mascot nomination sheets and there will now be a school-wide vote between the top two nominations. So here is the first most requested candidate, a giant douche. Y'all ready for this? Hey, South Park, have we got school spirit? We've got spirit, yes we do. Giant douches, me and you. Let's go, douches! And now your second nominee, Turd Sandwich. We've got spirit, yes we do. We are sandwiches filled with poo, yeah! Students can now cast their choice between the giant douche and the turd sandwich. We'll count the votes on Tuesday. You won't get more votes than us, asshole. Game on, G-Boy. Die Story dahinter ist, das alte Schulmaskottchen ist eine Kuh von den South Park Cows. Die wird allerdings von, also es kommen zum x-ten Male PETA-Aktivisten in die Schule und beschütten diese Kuh mit Blut oder roter Farbe, ich weiß nicht, was sie da machen. Genau, und daraufhin soll ein Maskottchen gesucht werden, das nicht kein Tier darstellt. Daraufhin nehmen Kyle und Kenny teil, indem sie diese Giant Douche Gerät zur Intimhygiene benutzen. Vorstellen, das habe ich jetzt aus dem Konzept gebracht. Benutzen als Maskottchen oder als solches vorschlagen. Und Butters und Cartman, die sich für das Turd Sandwich, also für ein Sandwich filled with poo, einsetzen. Genau. Stan ist davon weniger begeistert, weil er beide für nicht lustig hält und entscheidet sich nicht zu wählen. Daraufhin ist es, also das ist ein Riesenskandal in der Stadt und er wird aus der Stadt gejagt. Findet dann Unterschlupf bei PETA-Aktivisten. Dort hat er allerdings die Rechnung ohne Puff Daddy gemacht, der zur Wahl 2008 eine Kampagne gefahren hat, Vote or Die, Rap-Video, den man dazu auffordert zu wählen oder sonst eben zu verscheiden. In der South Park-Folge nimmt das zumindest sehr wörtlich und Stan kann gerade noch entwischen und kehrt dann in die Schule zurück und scheint seine Lehre daraus gezogen zu haben. Okay, that's one more vote for Turd Sandwich. So who won, Mr. Mackey? It's pretty close, but it looks like Giant Douche is gonna win. Oh, no! No! You lose, that ass! Wait a minute! Look! Stan! Stan, you came back? Does that mean you learned the importance of voting? I learned that I'd better get used to having to pick between a douche and a turd sandwich because it's usually the choice I'll have. It's going to vote! So, das weiße Haus im Hintergrund, ja, ist eine deutliche Referenz. Stan's vote brings the total votes for Turd Sandwich to 36. And Giant Douche has 1,410. Giant Douche still wins! Yeah! Mr. Garrison kommt dann rein und erzählt, dass die PETA-Aktivistinnen und Aktivisten jetzt alle ermordet wurden und man jetzt bei der Kuh bleiben könne als Maskottchen. Genau. Bezug nehmen wir jetzt wieder auf die drei Konzepte. Ist es in der ideologiekritischen Linken so, dass hier auch die Rolle von Politikerinnen und Politikern ja, geschwächt wird, einerseits ökonomischer Zwänge, die Bedeutung des staatlichen Handelns schwächen und zum anderen aufgrund der ja, inzwischen viel propagierten oder aufgrund des Begriffs der Alternativlosigkeit und des mangelnden Handlungsspielraums. Also es läuft im Endeffekt auf den Gedanken raus, dass sich Parteien annähern und durch Parteien auf keinen Fall ein Wechsel des Systems erwartet werden kann. Jetzt von mir interpretiert, mag man nicht so deuten, ist, dass die, so wie die beiden, also das Turd Sandwich und The Giant Douche, jeweils als Maskottchen vorgestellt werden, dass vielleicht auch die zur Wahl stehenden eher nur Maskottchen in einem System spielen. So. Ich weiß aber nicht, ob das zu weit rein interpretiert ist. Aus libertärer Perspektive heraus geht es auch um die Bedeutungslosigkeit der Entscheidung, da eben beide Kandidaten, Kandidatinnen zur Aufrechterhaltung der staatlichen Instanz antreten, also zu eben dem, was libertärem Denken entgegensteht. Wenn man bedenkt, dass das eine Libertarian Party auch immer wieder angetreten ist bei Präsidentschaftswahlen und nie über 2-3% hinausgekommen ist, mag da auch ein gewisser Frust gegenüber dem Zwei-Parteien-System einfach bestehen. Genau, und South Park Conservatives wird hier in dem Buch dann nicht aufgeführt. Eine Idee wäre, dass gerade hier die fehlenden Unterschiede bemängelt werden zwischen republikanischem und demokratischem Kandidaten oder Kandidatin. Und hier lieber eine deutliche Abgrenzung erwünscht wäre. Gut, weg von den systemkritischen Elementen hin zu den rassistischen, antisemitischen Elementen, beziehungsweise wie, also ne, jetzt nicht, dass das South Park zwingend rassistisch oder antisemitisch wäre, sondern dass eben diese Zusammenhänge in der Serie vermittelt werden, also dargestellt werden, nicht vermittelt werden. Genau. Die Folge ist Immigrants from the Future. Es geht darum, dass in der Zukunft Zeitreisen erfunden wird und die Leute aufgrund der Perspektivlosigkeit der USA in der Zukunft oder der Welt im Allgemeinen in der Zukunft zurückreisen in eine Vergangenheit, eine bessere Vergangenheit, in der es sich zu arbeiten und zu leben lohnt. Genau. An dem Beispiel jetzt oder in diesem Clip wird zum ersten Mal deutlich, wo South Park auch tatsächlich reaktionäre Kritik übt oder reaktionär argumentiert. Still more immigrants from the future arrived at the time border today. Some even bringing their entire families. The purplish goo that they have on their bodies when they arrive is an ectoplasmic side effect of the time travel process. This is all giving scientists a great opportunity to learn even more about American life in the future. Chris Hall joins us now, Chris. Yes, there are incredible things we're learning about Americans in the future, Aaron. It appears that in the future, Americans have evolved into a hairless, uniform mix of all races. They're all one color, which is a yellowy, light brownish, whitish color. And it seems race is no longer an issue in the future because all ethnicities have mixed into one. Perhaps most interesting is how this has affected their language, that people in the future speak a complete mix of English, Chinese, Turkish, and indeed all world languages. Which sounds something like this. Back to you, Aaron. Apparently the people from the future have das, was ist der klassisch reaktionäre Teil hier. Und jetzt all right, folks, my I'm with the Construction Workers Union. I work with a lot of fine men who have families to feed. I don't know about y'all, but we worked long and hard to get our pay up to a level where we can make a decent living. And now these people from the future are showing up and offering to do the same work for next to nothing. They took our job! We're in the moving business. 14 years we've been working our butts off. Now these future folk come in and we can't get work nowhere. Like the market! They took our job! What about us in the fast food business? The restaurants are firing us because the future people work for a lot less. It's affecting kids, too. Me and my friend started our own snow shoveling business. We were trying to be responsible and make money, you know? But then the people from the future came along, and now we're out of work, too. Oh, they took our... Genau. Ich mache da jetzt so eine Zweiteilung. In diesem Clip kommt die ganz gut durch. Das heißt, im ersten Teil, den ich als reaktionär betiteln würde, wo klassisch auf, the mix of cultures hier verurteilt wird und nationale Identitäten einfach aufrechterhalten werden soll. Denn in der Zukunft sind dann alle in einer Farbe und alle reden eine komische Sprache und alle haben keine Haare mehr und solche Sachen, was ich jetzt ja schon für eine harte Aussage halte. So. Und in der zweiten dann, wo eben diesem klassischen, ne, auch in Deutschland bekannten Argument, die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg, wo dem halt, was halt ad absurdum geführt wird und lächerlich gemacht wird, durch diese ständige Wiederholen eben dieser Phrase, ohne über Gründe nachzudenken, warum denn diese Personen kommen würden und was denn zu tun wäre, um eine bessere Zukunft zu gestalten. Tatsächlich kommen die Bewohner von South Park dann zu der Idee, wenn alle Männer sich in einen großen, also nackt in einen großen Rudel begeben würden und miteinander kopulieren würden, gäbe es keine Fortpflanzung mehr und in der Zukunft wird es dann auch keine Menschen mehr geben. Kurz scheint die Aufsicht oder die Einsicht auf, dass man ja auch durch Pflanzen von Bäumen und einer geringeren Verschmutzung der Umwelt vielleicht für eine bessere Zukunft sorgen kann. Das wird dann aber als schwul abgetan. Und man geht zurück zum Dudelbums in. Genau. Ja. Conservatives nehmen hier, also in der Szene jetzt eher Bezug auf den ersten Teil, eben das, was ich meinte mit nationalen Identitäten, die es aufrecht zu erhalten gibt, zu halten gilt. Genau. Sowohl Libertarians als auch ideologiekritische Linke gehen dann auf die zweite Passage ein, also auf dieses Gewerkschaftstreffen, wo es in der Linken dann heißen würde, dass hier eben globale Zusammenhänge verkannt werden würden und die schlechten Bedingungen im Herkunftsland, in diesem Fall ein paar tausend Jahre später, ignoriert werden. Genau, und bei den Libertarians würde man sagen, dass sich der Markt am Lohnniveau orientiert und es ist eben so, dass the immigrants from the future deutlich weniger Geld die Arbeit machen und Libertarians dieses Auftreten von Gewerkschaften eher als Jammern abtun würden und so ihre Freude finden an eben dieser Szene. So, ein Video noch zum Thema rassistische und explizit antisemitische Elemente. Eine der Szenen, die South Park berühmt gemacht hat, soweit, oder glaube ich zumindest. Oh, ich kann nur kurz pausieren. Eric Cartman sieht im Film The Passion von Mel Gibson, die Passion Christi, war damals ein ziemlicher Renner auch, in der das Leiden Jesus Christus an Ostern dargestellt wird. Und was damals eben stark in den Medien war, weil ja, die Rolle der Jüdin und Juden stark überzeichnet wird in diesem Film. Genau. Cartman ist davon begeistert, weiß, dass es gegen Juden geht und will deswegen eine Bewegung gründen, die vordergründig sich um die Verbreitung des Films von Mel Gibson und um zu zeigen, wie awesome Mel Gibson denn ist, um das allen Leuten klarzumachen. Tatsächlich hat aber andere Gründe, wie das Video zeigt. Gerade was die Rolle von Eric Cartman angeht, in der Serie im Allgemeinen und hier im Speziellen, wird in Kapitel Elemente des Antisemitismus, finde ich, ganz gut beschrieben. Horkheim und Adorno sprechen hier von der pathischen Projektion. Das heißt, dass eben, also gerade Cartman, der stark durch Streben nach Macht und nach Geld mit jeglicher oder mit allen lauteren und unlauteren Mitteln, also der nach eben Macht und Geld strebt, dass eben diese Momente Juden zuschreibt. Was mitunter eins der Gründe für Antisemitismus ist, wenn man Horkheim und Adorno folgt. Genau. In der ideologiekritischen Linken, um darauf zurückzukommen, ich wollte noch erwähnen, dass es noch eine andere Folge gibt, die da fast noch extremer ist, und zwar bekommt Kyle Besuch durch einen Cousin, der der klassischen Stereotype eines Juden entspricht. So, das heißt, die Folge heißt, was ist es, kann ich es kaufen, und dementsprechend tritt dieser Junge auf, er ist stets kränkelnd und glaubt aber alles kaufen zu können. Kyle bietet Cartman dann $40, wenn er sich denn zurückhalten würde und ihn nicht vor allem lächerlich machen kann. Aber faktisch ist Cartman dann eben, also er versucht ans Geld zu kommen, indem er sich tatsächlich so zurückhält, hält es aber nicht aus und tritt dann doch wieder mit diesen antisemitischen Äußerung gegen den Cousin von Kyle auf. Genau. South Park Conservatives kann ich hierzu nichts sagen. Wie die damit umzugehen gedenken, wahrscheinlich sind da aber auch einige Fans von Mel Gibson darunter. Bei den Libertarians ist natürlich sowas, gerade so ein eine Organisation, eine Massenorganisation zum Umsturz oder die im Umsturz dient, ist ein freiheitsfeindliches Agieren der Menschen. Das Kollektiv erhebt sich, ne, Volkesstimme. Und genau deswegen, und dann kommen wir zurück auf das, was ich vorher meinte, genau deswegen, oder das trifft die Staatskonzeption nach John Locke, dass eben hier der Sinn des Staates begründet ist, dass sich eben die Benachteiligten oder weniger mit Gütern Ausgestatteten erheben können gegen gegen die Betuchteren. Also genau hier ist Locks Sinnhaftigkeit des Staates begründet. So, der dritte und letzte Teil wären die Anführungszeichen antireligiösen Elemente, das heißt einmal Sektentum und zum anderen der Islam und das Karikaturverbot von Mohammed. Genau. Stan macht bei einem Persönlichkeitstest mit der Sekte Scientology und es stellt sich raus, dass er der Nachfolger von L. Ron Hubbard ist und die Sekte folgend anführen soll. So, Stan weiß davon wenig und versucht trotzdem sein Bestes zu geben. Hier in der Szene jetzt wird ihm erklärt, an was denn Scientology Jünger und Jüngerinnen denn eigentlich glauben. Are you ready to hear the truth? I guess. You see, Stan, there is a reason for people feeling sad and depressed. An alien reason. It all began 75 million years ago. Back then, there was a galactic federation of planets, which was ruled over by the evil Lord Xenu. Xenu thought his galaxy was overpopulated, and so he rounded up countless aliens from all different planets, and then had those aliens frozen. The frozen alien bodies were loaded onto Xenu's galactic cruisers, which looked like DC-8s, except with rocket engines. Cruisers then took the frozen alien bodies to our planet, Earth, and dumped them into the volcanoes of Hawaii. The aliens were no longer frozen. They were dead. The souls of those aliens, however, lived on, and all floated up towards the sky. But the evil Lord Xenu had prepared for this. Xenu didn't want their souls to return. And so he built giant soul hatchers in the sky. The souls were taken to a huge soul brainwashing facility, which Xenu had also built on Earth. There, the souls were forced to watch days of brainwashing material, which tricked them into believing a false reality. Xenu then released the alien souls, which roamed the Earth aimlessly in a fog of confusion. At the dawn of man, the souls finally found bodies which they could grab onto. They attached themselves to all mankind, which still to this day, causes all our fears, our confusions, and our problems. L. Ron Hubbard did an amazing thing telling the world this incredible truth. Now all we're asking you to do is pick up where he left off. Libertarians und auch in der ideologiekritischen Linken ist die Kritik an eben diesen also an Scientology jetzt im Speziellen die gleiche, nämlich dass klassisch antiaufklärerisch hier agiert wird und den Leuten der größte Müll verkauft wird, als banal formuliert, größte Müll verkauft wird, um an deren Geld zu kommen. So geht übrigens auch die Folge weiter. Stan wird erklärt, warum er denn das alles schreiben müsse, damit weiter das, der Cashflow da ist. Genau. Bei South Park Conservatives, die sich auch drauf beziehen, da ist die Kritik tatsächlich eine andere. Hier ist kurz umrissen, aber nicht ernst zu nehmen, dass das eine konkurrierende Religion sei, neben dem christlich-abendländischen Input in die Gesellschaft. Und vor allem aber auch, dass Scientology zu einem Bedeutungsverlust des Staates schlichtweg führt. Das heißt, oder anders formuliert, es gibt einen Grund, warum der Verfassungsschutz neben vielen anderen Dingen auch Scientology überwacht. Ne? Also hier wird eine staatliche Hoheit untergraben. Das ist Kritik von Seiten des South Park Conservatives. Peinliche Geschichte, ich muss pinkeln. Ich bin aber dann auch gleich fertig. Der Ausschnitt hier ist, ich labere dazu auch nicht. Doch, ich labere danach schon, aber ich zeige den jetzt erstmal schnell. As my fellow Scientologists, our prophet has finished his new doctrine and will now read some passages before making it available to you all for a nominal fee. give you the reincarnation of L. Ron Hubbard. Thanks. So first of all, I've written that the brainwashed alien ghosts are actually from a galaxy called Nubunan. Oh! And, I can't do this. What? Look, everybody, we're all looking for answers, you know? We all want to understand who we are and where we come from, but sometimes we want to know the answers so badly that we believe just about anything. Huh? What? I'm not the reincarnation of L. Ron Hubbard, and Scientology is just a big, fat global scam. Oh, we are gonna sue you! What? Yeah, you think you can say our religion is a lie? We'll sue you, buddy! You told me it was a lie! Oh, now you're putting words in my mouth! You are so sued! You can't make fun of Scientology, kid! We are gonna sue your ass and your balls! Yeah, right! How dare you mock our faith, you little punk! You'll be hearing from our lawyers tomorrow! We've just had an incredible development here, Mitch. Tom Cruise, John Travolta, and R. Kelly have all come out of the closet. So you're not the prophet, huh? You made me look stupid. I'm gonna sue you too. Well, fine. Go ahead and sue me. I will. I'll sue you in England. You are so sued, kid. Well, go on then. Sue me. We're going to. Okay, good. Do it. I'm not scared of you. Sue me. Und das finde ich, also mir persönlich gefällt diese Szene und die jetzt noch folgt, gleich ist vorbei, das spricht mich bei South Park am meisten an, nämlich diese Meta-Ebene. Also hier wird zum einen gesagt, na klar, hier Tom Cruise kommt raus aus dem Haus und out of the closet und sagt zu Stan oder sagt Stan ins Gesicht, er würde ihn jetzt verklagen. Fakt ist aber, das spielt sich ja nochmal auf einer realen Ebene ab. Das heißt, Scientology hatte damals angekündigt, South Park für diese Folge zu verklagen. Und Tom Cruise im Speziellen wollte ihn eben auch in England, also hier in England, verklagen. So, und hier kommt diese Meta-Ebene rein, dass Stan Marsh hier, so deutsch ich zumindest, stellvertretend steht für Troy Parker und Matt Stone, die sich hinstellen und sagen, okay, verklag mich. So, ja, ich habe keine Angst vor Scientology, verklag mich. Und das ist vielleicht auch der Mut, der dazu gehört, so eine Serie zu machen. Dasselbe passiert nochmal in dem tatsächlich letzten Aufschnitt, den ich zeige. Ja, im letzten Aufschnitt, den ich zeige. Und zwar aus der meines Erachtens besten Folge, den Superlativ habe ich jetzt schon ein paar Mal benutzt. Das ist wirklich die beste. Cartoon Wars ist ein zweiteilige, es sind zwei Episoden, die zusammengehören. Es geht im Endeffekt darum, und jetzt kommen ein paar Ebenen, ich versuche das zu verdeutlichen. South Park, also in der Serie wird erzählt, dass die Serie Family Guy Mohammed zeigen will, unzensiert. Das Ganze spielt wenige Wochen nach den Karikaturen in Dänemark und den Ausschreitungen eben dort und Angriffen auf das Gebäude dieser Zeitung, die Mohammed gezeigt hat, hier mit Bombe und so. Ich kann es nachher auch zeigen. So. Genau, und jetzt will das eben auch Family Guy machen. So. Kyle ist dafür, Kyle der Gute ist natürlich für Freedom of Speech, also für die Freiheit, jede Karikatur und alles zeigen zu können, ohne dass religiöse oder andere Gruppen sich denn hier einmischen könnten und sich in ihren Gefühlen beleidigt fühlen. Also das dürfen sie, aber das sollte nicht Maßgabe des Handelns sein. Genau. Cartman hingegen ist dafür, dass Family Guy nicht Mohammed zeigt, und zwar mit dem Hintergedanken, Cartman hasst Family Guy, was man nachvollziehen kann. Wenig lache, okay. genau, Cartman ist dafür, dass Family Guy abgesetzt wird, und zu diesem Ziele muss er den Sender dazu bringen, dass einmal zensiert wird bei Family Guy. Denn wenn einmal zensiert wird, dann kommt es immer wieder und dann werden weitere Folgen zensiert. So, die beiden machen sich auf zum Senderchef von Fox und diskutieren mit ihm, ob Family Guy jetzt auf Sendung gehen sollte. South Park läuft bei Comedy Central, Family Guy läuft bei Fox. Den Herrn, den wir jetzt sehen, ist der Senderchef von Fox. Das ist vielleicht eine Erklärung. Ganz gut. Und ganz witzig habe ich jetzt erst erfahren, Trey Parker und Matt Stone sagen, wie hier argumentiert wird, also wie Kyle gegenüber dem Senderchef moderiert, hat tatsächlich auch haben sie tatsächlich auch gegenüber dem Comedy Central Chef argumentiert. Network Control, this is the President. I want you to pull the episode. What? Mr. President, are you sure? I'm sure. Begin episode jettison sequence 02900. Report system initiated. Awaiting confirmation. Mr. President, we need your final approval code. Presidential approval code 00 destruct. Sir, Mr. Television, attention. Stop. Who are you? Listen to me. The little boy who convinced you to pull the episode is a bastard child. He only wants you to pull it because he knows it will be the end of Family Guy forever. The end of Family Guy? Mr. President, we need final authorization. Hold on, Julie. What are you talking about, kid? Pulling an episode because somebody is offended starts a chain reaction. You'll have to pull more and more episodes until the show goes off the air completely. It's what happened to Laverne and Shirley. You mean the manatees aren't trying to run the network? What manatees? Go ahead, Mr. President. Continue what you're doing. No! You have to show Muhammad, Mr. President! Mr. President, we're awaiting your orders! Sir, just think about what you're doing to free speech! No, think about the people who can get hurt! I don't know who to listen to! Okay, I'll make it easy for you. Pull the Muhammad episode. Okay, I'll listen to you. Julie! No, wait! You can't listen to him! He's a lying, deceitful monster who only wants Family Guy off the air! But he has a gun. You can't do what he wants just because he's the one threatening you with violence. Shut up, Pat! I can't be responsible for people getting hurt, especially me. Yes, people can get hurt. That's how terrorism works. But if you give in to that, Doug, you're allowing terrorism to work. Do the right thing here. Give the order to pull the episode, Mr. President. I shouldn't even be in the office still. It's supposed to be half day Friday. 30 seconds to airtime. What do you want us to do? Do the right thing, Mr. President. How about I allow the episode to air, but just censor out the image of Muhammad again? I wish that was good enough. But if you censor out Muhammad, then soon you'll have to censor out more. No gay speeches, Pat! If you don't show Muhammad, then you've made a distinction between what is okay to poke fun at and what isn't. Either it's all okay, or none of it is. 5 seconds, Mr. President! Do the right thing. Show Muhammad. Do the right thing. Mr. President, we need a decision now! Family Guy goes on air. Peter, you got a pink slip at work? You think that's bad? Remember the time I got a salmon helmet from Muhammad while wearing a toga? Coming, Muhammad. المخالفة بل المتصادمة مع الشيعة. womit er recht haben dürfte. Ja, es gibt 2x2 Ebenen. So, Kyle und Cartman wirken beide auf den Senderchef von Fox ein. So, sie sagen, sie müssen es jetzt zeigen, bringen die ganzen Argumente. Es reicht nicht, nur die Figur rauszuschneiden. Sie müssen es zeigen, sonst werden bald weitere Sachen zensiert und so weiter. Der Fox-Chef in der Serie entscheidet sich dazu, ihn zu zeigen, unzensiert. So, in der realen Welt, Trey Parker und Matt Stone reden mit dem Chef von Comedy Central, keine Chance, hier wird dieses Bild rausgeschnitten und durch diesen Balken, also man muss dazu sagen, so, das hat nicht Comedy Central rausgeschnitten, sondern Comedy Central hat gesagt, wenn ihr Mohammed zeigt, dann senden wir das schlichtweg nicht, wenn das da drin ist. So, und dann haben Trey Parker und Matt Stone lange überlegt, ob sie da irgendwie eine große Rede oder irgendwas abdrucken sollen, anstatt dessen, haben sie dann aber für diesen schlichten Satz entschieden. Sie wünschen es, oder es wird der Wunsch deutlich, dass es tatsächlich gezeigt wird. In der realen Welt wird ihnen das aber verwehrt, so, was ich ganz spannend finde. Und dann vor allem die Reaktion der Terroristen, so, es wird gezeigt und tatsächlich fühlen sich die Terroristen dazu genötigt, zu reagieren. Sie reagieren aber nicht und das ist so der Wunsch, der dem Ganzen innewohnt, eben nicht durch Selbstmordattentate oder Molotov-Cocktails oder ähnliches, sondern Fighting Fire with Fire mit Comedy, mit Zeichentrick. Und hier zeigt, also hier zeigen die Macher von South Park, wie zwei Amerikaner sich gegenseitig anscheißen, dann kommt der Präsident der Vereinigten Staaten, George W. Bush dazu, bekackt die beide. Eine schwangere Frau tut es ihnen gleich und Jesus Christus kommt dazu und das Ganze auf dem Boden oder auf der amerikanischen Flagge. Und damit zeigen sie, das alles können wir zeigen. Das alles ist möglich. So wie wir können den Herrn und Erlöser oder was auch immer, den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika ankacken lassen. So. Und das ist alles kein Problem. Und andersrum geht es nicht. Und dieser Wunsch wohnt dem inne. Und das ist, ich finde, eine ganz tolle, oder zeigt ganz toll auf, was Freedom of Speech bedeuten kann und was das alles zeigen kann und warum das. Da sitzen alle auf dem Boden. Und was denn so schön ist an der Gesellschaft, in der wir leben. Genau. Ja, das wäre es soweit mit meiner Argumentation. Ich glaube, es ist klar geworden, so Ideologie, kritische Linke beziehen sich hier stärker auf die Werte der Aufklärung, dass sowas eben möglich ist und dass Aufklärung ein unheimlich wichtiger Faktor ist in der Entwicklung einer Gesellschaft. Und in der amerikanischen Rezeption, sprich in Libertarians und in South Park Conservatives, wird eben diese Redefreiheit, also Freedom of Speech, stark verteidigt. Okay, ich habe keine Fazitfolie. Das ist aber auch kein Fazit, sondern mehr ein Gesprächsangebot, auf das wir auch nicht eingehen müssen dann. Ich fände es interessant, darüber zu reden, oder in Anlehnung ans Institut für Sozialforschung zu überlegen, okay, wir gehen jetzt weniger in diese Sendung tatsächlich hinein, was ich jetzt ziemlich stark gemacht habe, sondern wir schauen darauf, wie wird es rezipiert. Speziell in Deutschland, wie ist eine Rezeption auf den Schulhöfen, warum, oder es ist auffällig, dass Jude wieder ein gebräuchliches Schimpfwort geworden ist, wird hier diese Distanz nicht deutlich, die in der Serie kolportiert wird, dass Cartman oder nur Cartman das als Schimpfwort benutzt, oder auch die Frage, wie denn mit Timmy, also dem Kind, das im Rollstuhl sitzt, umgegangen wird, der sich nur artikulieren kann durch die Worte Jimmy und living a lie. Keine Ahnung, ich bin so aufgewachsen bis zum gewissen Grad, dass das halt so ein Running Gag war. Ne? Das ist die Frage, wie man das handhabt. Ist das der richtige Umgang, ist der falsche Umgang? ist Jude als Schimpfwort irgendwann so gebräuchlich, dass okay ist oder was? Das wären so Gesprächsangebote, an die wir uns aber nicht halten müssen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und ich habe 5 Minuten überzogen, das tut mir leid.